Ja, guten Abend, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zum Monero Mumble Stammtisch, den es jetzt schon seit über 3 Jahren gibt, heute im März 2021. Und mit von der Partie sind Till und Hallo Alex. Alex. Hallo. Wir haben noch einen, ja, mysteriösen hier im Jitsi, der sich allerdings noch nicht gemeldet hat. Du darfst dich auch vorstellen, wenn du willst. Und wohl keine Antwort jetzt. Aber wir haben eine interessante Sendung vor. Wir werden wieder mit den Zahlen, Daten, Fakten einsteigen. Dann ein paar Updates zu Wallets. Die Hashrate-Entwicklung seit Random X. Da gab es einen interessanten Chart. Es gibt Neuigkeiten zu Triptych. Und da wollen wir auf jeden Fall auch ein paar Worte verlieren, weil das sehr interessant ist für Monero. Und das große Thema heute, denke ich, werden Atomic Swaps sein. Da ist jetzt im vergangenen Monat eine Demo rausgekommen von Comet. Das ist ein Unternehmen, glaube ich, oder eine Initiative aus Australien. Und ja, Atomic Swaps zwischen Bitcoin und Monero, das ist so interessant. Und ich habe mir da ein bisschen das Paper angelesen und ein paar Slides gefunden. Und da werden wir mal ein bisschen erkunden, wie das dann jetzt implementiert wurde und wie das funktioniert. Dann ja, Neuigkeiten vom Bulletproofs Plus Audit. Ist es nicht Bulletproofs Plus Plus? Na, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, da gab es ein Audit, oder mehrere jetzt. Ein sehr interessantes Interview ist rausgekommen beim Monero Talk, das ich jedem empfehlen. Und zwar hat Douglas mit Crypto Zoidberg gesprochen. Das ist ein Coder, der in den Early Days von Bitcoin und Bullberry und Bitmonero auch ja, mitgespielt hat, der persönlich mehr oder weniger Nicolas van Sabenhagen kennt, das zumindest gesagt hat. Und ja, super interessanter Talk, werde auch noch drauf eingehen. Und dann gibt es noch ein paar ja, so Subreddit-Themen. Wir sind jetzt über 200.000 Subscriber auf dem slash Monero Subreddit und da habe ich noch ein lustiges Meme gefunden. Aber gut, dann wollen wir einsteigen mit den ZDF. Till. Till, du bist Oh, gemutet. Entschuldigung. Jetzt habe ich Unmute. mich. Okay, dann auch von mir nochmal herzlich willkommen. Ich habe hier irgendwie ein Echo. Kann das sein? Also ich habe Okay. kein Echo. Also ich fange einfach mal an. Und zwar ist heute Sonntag, der 14.03.20, aktuelle Monero-Emission von 17.862.381 Coins. Das entspricht einem prozentualen Anteil an der Pre-Tail-Emission von 98,5%. Also das heißt, es sind nur noch 1,5% verbleibende Blöcke. Diese 1,5 verbleibenden Blöcke werden in den nächsten 374 Tagen gemeint. Das wäre dann circa der 23. März 2022. Der aktuelle XMR-Preis in Euro liegt bei 192,80 € und der aktuelle XMR-Preis in Bitcoin liegt bei 0,00384414 Bitcoin pro Monero. Die Blockchain-Größe habe ich gerade noch mal gecheckt. Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, das wird dieses Mal wohl die 100 Gigabyte geknackt haben. Ist leider noch nicht der Fall. Wir sind aktuell bei 99 Gigabyte. Und die Anzahl der Monero-Transaktionen ist auch wieder leicht gestiegen auf aktuell 22.275 Transaktionen pro Tag. Und die Hashrate ist auch leicht gestiegen auf 2,33 Gigahashes pro Sekunde. Dann würde ich auch direkt mit dem nächsten Thema weitermachen, das ich vorbereitet hatte. Und das waren die Wallet-Updates. Da gibt es diesmal nicht allzu viel. Also die offizielle GUI-Wallet und die aktuelle CLI-Wallet. Da gibt es keine neuen Updates. Bei Monerujo gab es ein Update, also diese Android-App. Da gab es ein Problem mit den QR-Codes für eingehende Zahlungen. Das ist mit dem letzten Update behoben worden. Und bei Cake Wallet gibt es auch weder Updates für Apple noch für. Ja, also diesen Monat ist jetzt nicht so viel passiert, was man jetzt updaten könnte, aber einiges an. Aber bevor wir jetzt mit Triptych einsteigen, habe ich noch einen guten Chart gefunden und zwar hier auf Reddit, der einfach so in Perspektive rückt, wie sich die Hashrate entwickelt hat. Man sieht hier das Random X CPU Mining Update, also das Random X, der Mining-Algorithmus von Monero wurde und der ist ja CPU-only. Und seitdem ist die Hashrate gut gestiegen. Also vor RandomX waren wir bei 380 Megahashes und nach RandomX sind wir jetzt so bei ja, 1,6 Gigahashes. Ordentlich gestiegen, weil die CPUs performen ja auch besser unter RandomX als unter den vorigen Mining-Algorithmen. Ja, ich habe mal nachgeschaut und man bräuchte aktuell Minimum 23 Millionen CPU-Kerne, um eine 51%-Attacke bedeutet, dass aktuell auch eben 23 Millionen CPU-Cores das Netzwerk sichern. Kann man das so genau sagen? Also ist ein CPU-Core gleich einem EU-Core oder gibt es da nicht Unterschiede auch in der Technologie, wie effektiv die? Doch, genau. Also das ist jetzt nur so ein Durchschnittswert, den man da genommen hat. Und also wenn man sagt, eine durchschnittliche CPU im Jahr, keine Ahnung, 2017 nimmt man jetzt vielleicht, ne? Weil manche meinen mit älteren, manche mit neueren, könnte man sagen, liegt bei 3 Kilohashes pro Sekunde. Jetzt nur mal ein Beispiel, ne? Und dann würde man halt die gesamte Netzwerk-Hashrate durch diese Hashrate teilen. Ah, wobei, ist ja nicht pro CPU, sondern pro Core. Ja, keine Ahnung. Also da kann man halt, da nimmt man wahrscheinlich einfach so einen Durchschnittswert. Jetzt ist der Sun noch zu uns gestunden. Hallo Sun. Hallo Leute. Long time no see. Warst du, Sun? Wo hast du gesteckt? Wir haben dich vermisst. Ja, sind ein paar große Sachen passiert so in meinem Leben. Und deswegen hatte ich eine Pause gebraucht. Oder war abwesend. Ja, jetzt haben wir wieder. Du bist wieder da und was hast du so, was bringst du uns so mit? Was schaust du dir gerade an? Woran arbeitest du gerade? Wo, was, was machst du gerade so? Ich kann nicht viel darüber reden, aber ohne in Details zu gehen. Aber ich arbeite gerade an der Dezentralisierung von Monero und an Atomic Swap. Ja, kann aber leider noch nichts dazu sagen, weil die Überlegung war, dass ich, wenn ich alles erstmal habe, soweit habe, dass ich ein CCS dafür aufmachen kann, dann kann ich halt mehr Sachen reinschreiben und genau zeigen, so was das Projekt. Ja, das spannend. Klingt ja mega spannend, ey. Krass. Cool. Ja, nice. Also, San, wenn du immer was zu den Themen zu sagen hast, dann melde dich einfach. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Und zwar ist eine recht positive Nachricht auf meinem Schirm erschienen. Hier beim GitLab Monero Repo hat sich nämlich Monero Mu zu Wort gemeldet und er schreibt hier, dass er an Triptych arbeitet. Und Triptych ist ein Protokoll-Upgrade der Ringsignaturen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt also dem Mechanismus in Monero, der die Sender schützt. Und unterm Strich bedeutet es letztendlich, dass wenn Triptych in Monero implementiert ist, die Ringgröße deutlich angehoben werden kann und trotzdem die Größe der Signatur nicht sonderlich ansteigt. Ich glaube, es ist sogar noch kleiner. Das heißt, aktuell haben wir auf jeden Fall immer 11 Leute in einer Ringsignatur. Das ist ja vorausgesetzt vom Protokoll. Und nach Triptych könnten das, glaube ich, 64 pro Ring-Signature, also mehr als verdoppelt, mehr als verdreifacht. Und enorm, ja. Habt ihr was zu Triptych gehört oder was sind eure Gedanken dazu? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich da noch nichts von mitbekommen habe, bis auf deine Mitteilung als Trennung. Wir hatten ja schon mal eine Sendung zu Triptych gemacht. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich weiß nicht mehr so ganz genau die Zahlen im Kopf, was es dann wirklich für den Nutzer bedeutet. Also klar, das Anonymitätsset wächst extremst. Also für die Privacy ein sehr großer Gewinn, gerade im Bereich eben von Ringsignaturen, die immer noch eine Schwachstelle darstellen können. Aber auch spielt Triptych dann wieder bei den Transaktionsgrößen mit rein und vielleicht sogar auch bei den Verifikationszeiten. Ich weiß, dass die Transaktion entweder leicht kleiner oder leicht größer sein sollen als aktuell, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, aber auf jeden Fall steht es in keinem Verhältnis zu dem Gewinn an Sicherheit, die man dazu bekommt. Also ich habe hier gerade noch einen Eintrag vom Monero Outreach Team vor mir, den werde ich auch natürlich in den Shownotes verlinken, der geht über Triptych, das ist ein bisschen älter, ich glaube es ist jetzt hier vom November oder sogar vom Januar 2020, September oder Januar, weiß nicht genau, wie die Schreibweise ist. Auf jeden Fall, genau, wie Krisha gerade gesagt hat, ich lese hier mal einen Paragraphen vor. Triptych runs fast in practice. One of the creators, Sarang Noeta, reported test code giving notable runtime improvement. Roughly using 63 decoys with Triptych runs 10% faster than using 10 decoys with CLSEC. Also CLSEC ist ja das Akronym für das Signaturschema, was eben gerade benutzt. Und der Nachfolger von CLSEC könnte eben Triptych sein, was ich hoffe, ja, weil CLSEC bei aller Liebe, es ist nicht schlecht, aber es ist halt der schwächste Teil in Monero. Und hier von einem Decoy-Set von 10 auf 63 hochzugehen, ist halt ein enormer Anwachs, was dir Steine in den Weg legst, wenn du Transaktionen nachverfolgen willst, was ja letztendlich das Ziel von Monero ist, ne, dass man die Linkability und die Traceability von den Outputs aufhebt oder eben verschleiert. Genau, deswegen, wenn Triptych live gehen sollte, dann bin ich auf jeden Fall ein Happy Camper und vielleicht kommt es ja sogar schon in der nächsten Hardfork, die vielleicht irgendwann im späteren Verlauf dieses Jahres ansteht, Protokoll. Ja, wie wir wissen, Monero Mu, einer der, oder vielleicht sogar aktuell der größte Contributor für die Monero Codebase. Auf jeden Fall ein sehr zuverlässiges, sehr aktives Mitglied. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass Triptych erfolgreich wird und wir bald auch schon Triptych implementiert haben. Alex, weil du gerade die Hardfork angesprochen hast, hast du da schon irgendwas zu gelesen? Weil Stand letzte Sendung haben wir noch nichts davon gehört und ich hatte jetzt auch noch nichts seitdem gehört. Nee, ich habe auch noch nichts gehört. Deswegen glaube ich eben, dass es da jetzt noch keinen konkreten Plan gibt. Und ja, wenn ich jetzt so auch den richtigen Stand vom Netzwerk habe, dann sind ja jetzt keine... Bulletproofs Plus ist ja jetzt fertig. Da können wir vielleicht auch hier gerade weitermachen. Und zwar gab es hier ein Audit zurück vom Prepared for Monero Research Lab von Zengo X. Und ja, Executive Summary. Ich habe ihn jetzt nicht gelesen. Ich glaube, das ist sogar schon der zweite Audit für Bulletproofs Plus. Ich lese hier mal kurz das Executive Summary. Ihr könnt ja mal so lange weitermachen. Also ich habe gerade mal nachgeschaut. Die letzte Hardfork war tatsächlich am 18. Oktober 2020. Ja, also wir haben ja auch beim letzten Mal schon gesagt, es macht ja auch keinen Sinn, die Hardfork der Hardfork wegen zu machen, sondern es muss ja schon halt wirklich einen sinnvollen Grund dafür geben und das wären ja jetzt eben neue Technologien und gerade der Atomic Swap ist, glaube ich, das, wo jetzt im Moment die meiste Aufmerksamkeit drauf liegt, also was sich die meisten User auch wünschen. Also Atomic Swaps müssen ja, ist ja schon alles bereit, ne? Die funktionieren ja schon. Ich lese jetzt hier gerade mal den wichtigen Teil vom Executive Summary für Bulletproofs Plus vor, und zwar: The Bulletproofs Plus Protocol ensures smaller proof sizes, faster proof generation, as well as faster verification with aggregation of multiple proofs. Also letztendlich, es geht jetzt hier nicht mehr um die Ring Signatures wie bei Triptych, sondern es geht jetzt hier um die Ring CT, um die Confidential Transactions, um die Zero Knowledge Proofs, die praktisch beweisen, dass kein negativer Betrag an Monero in der Transaktion ausgegeben wurde. Und das ist so der größte Teil eigentlich von der Monero Transaktion immer gewesen, ja, weil eben diese Zero Knowledge Proofs relativ schwer sind an Bytes, ja, die sie verbrauchen. Und Bulletproofs Plus ist jetzt hier halt eine Verbesserung wahrscheinlich für Bulletproofs, die ja einen enormen Effizienzgewinn mit sich gebracht haben. Ich glaube 80-90% von der Transaktionsgröße war dann weg und jetzt eben mit Bulletproofs Plus kommt hier so eine Iteration für die Zero-Knowledge-Proofs eben die Beträge schützen. Und das würde wahrscheinlich dann wieder mit einer Hardfork implementiert werden. Also wenn Triptych bis, Oktober oder so noch nicht fertig ist, dann wird wahrscheinlich nur Bulletproofs Plus gehardforkt. Aber ich denke schon, dass wir dieses Jahr eine Hardfork sehen werden. Also ein ganzes Jahr ohne Hardfork könnte ich mir auch nicht vorstellen. Also ja, auch ich gehe davon aus, aber zum Beispiel dieses zweimal pro Jahr, das würde ja jetzt quasi im April schon irgendwie, wäre, glaube ich, eine Hardfork normalerweise. Die sehe ich ja im Moment noch nirgendwo angekündigt. Also 2020 hatten wir auch schon keine Frühjahres-Hardfork. Und da hatten wir auch quasi nur den Oktober-Hardfork. Und ich weiß nicht, Alex, hast du es gerade schon gesagt, mit Bulletproofs Plus können wir bis zu 5 oder bis zu 6% sogar wieder in Transaktionsgröße einsparen. Nee, also die konkreten Prozentzahlen habe ich noch nicht gesagt, aber das ist gut, dass du es erwähnst. Also man sieht ja, ne, dass die ursprüngliche Implementierung war praktisch so ein Paradigma-Shift mit einer massiven Einsparung und jetzt ist es halt so Optimierung. Was sich natürlich aber auch lohnt, ne? Man muss ja bedenken, es sind viele Transaktionen, viele Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Transaktionen und zählen diese kleinen Prozentpunkte eben schon. Ja, Vor allen Dingen 5% sind auch 5% weniger Gebühren im Endeffekt, ne? Ja, da weiß ich jetzt nicht, wie genau der Gebührenalgorithmus bei Monero. Also wenn ich mich recht erinnere, war das damals mit Bulletproofs auch so 80% in Transaktionsgröße, so um die 80% in Gebühren runter. Stimmt. Also ich kann mich erinnern, eine Monero-Transaktion hat ja so um die 30, 40 Cent gekostet oder sowas. Kann das sein? Ja, du hast recht, ich erinnere mich. Und jetzt ist es ja unter 1 Cent, teilweise 0,3 Cent oder so. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Atomic Swaps. Und zwar ist da auf Reddit ein interessanter Thread auf, der von Commit kam, vor 9 Tagen. Und die schreiben hier, dass sie eine Demo gebaut haben zwischen der Monero-Blockchain und der Bitcoin-Blockchain. Soll die Schrift im Browser größer? Ihr sagt, müsst es mir sagen. Also, die haben eine Demo gebaut, wo man von der Monero-StageNet auf die Bitcoin-StageNet Monero-Atomic swappen kann. Oder eher andersrum, von StageNet kannst du Monero-StageNet. Und ich habe das mal ausprobiert, das ist relativ einfach. Und ja, hat überraschend gut funktioniert. Und dadurch bin ich irgendwie so auf den Hype-Train gekommen. Wie krass sind eigentlich Atomic Swaps und wie funktioniert das eigentlich? Weil es hat mich schon interessiert. Ich wusste, dass Monero keine Skriptsprache hat, so wie Bitcoin, und du deswegen keine Hash-Time-Lock-Contracts wirklich machen kannst. Oder halt diese Mechanismen, die für andere Bitcoin-ähnliche Blockchains funktionieren, wie die Litecoin-Blockchain oder Ethereum-Blockchain. Das geht halt bei Monero nicht, weil die wirklich so bare-bones ist und eigentlich nur die Transaktionen erlaubt. Ja, und dann habe ich ein bisschen da gegraben. Mir wurde dann das Paper zugeschickt, ich glaube von Max aus der Telegram-Gruppe, und zu den Atomic Swaps. Und ich habe mir das angefangen durchzulesen, aber es ist ein bisschen schwierig. Und glücklicherweise haben die von Commit einen Matrix-Raum, also Matrix, das Protokoll, Chat-Protokoll. Und da habe ich dann mal gefragt, wie das jetzt funktioniert hat, was da genau passiert ist. Und die haben mir eben da weitergeholfen. Und einer von denen hat mir ein PDF gucken werden und mit dem wir eben die Atomic Swaps kennenlernen. Und an dieser Stelle für die Leute, die nur den Podcast hören, es kann vielleicht gut sein, wenn ihr jetzt das YouTube-Video anschaut, weil hier eben grafische Repräsentationen sind und ich habe so das Gefühl, man versteht es besser, wenn man sich das visualisieren kann. Also letztendlich, was passiert ist, ich habe mir die Software runtergeladen und du startest die dann und der sagt, gib mir eine Monero-Adresse. Dann habe ich ihm eine Monero-StageNet-Adresse von mir gegeben und dann sagt er, jetzt bitte schick Bitcoin an diese Adresse hier und er gibt dir eine Bitcoin-Adresse. Ich bin dann, wie die Anleitung auf Reddit auch sagt, einfach zu so einem Testnet-Faucet hingegangen und habe praktisch aus dem Testnet-Faucet direkt an die angegebene Bitcoin-Adresse die Transaktion gemacht. Das heißt, die Faucet hat praktisch für mich die Bitcoin bezahlt. Und ja, dann kam so dieser Screen, vielleicht habt ihr den auch auf Twitter gesehen, wo dann so steht Monero Transaction Locked und dann musst du warten, bis 10 Confirmations praktisch durch sind und dann passiert der Tausch. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, beziehungsweise so wie die es mir erklärt haben, die haben da ein Backend am Laufen, was praktisch sich mit deinem Programm verbindet, ja, und die Gegenseite zum Atomic Swap bildet. Ja, du hast praktisch Alice, die Monero hat, und du hast Bob, der Bitcoin hat, und die sind jetzt in dem Fall Alice, die mit Monero startet. Und ich war Bob, der mit Bitcoin startet. Und dann ist es halt sehr vereinfacht aktuell, ja, weil ich konnte jetzt keinen Spotpreis festlegen, sondern das war halt einfach so, wie mir das Programm das gesagt hat. Ich meine, es war ja auch egal, weil es ja nur StageNet Coins sind. So funktioniert das dann jetzt. Und das Interessante ist, ja, ich habe dann so gefragt, ja, wann kommt das fürs Mainnet? Und die meinten so, ja, also wir haben nicht vor, das fürs Mainnet zu machen. Wir werden kein Service Provider für Atomic Swaps sein, aber wenn du Vertrauen in den Code hast, dann kannst du es jetzt auch schon auf dem Mainnet locken. Und da war ich dann im ersten Moment so, wow, ja, krass, cool, stimmt ja. Ja, das sind ja Atomic Swaps, das sind ja Trustless Swaps und die kannst du ja selber machen. Und ja, ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit monologisieren, deswegen, wenn ihr da Kommentare habt, dann bitte raus damit. Voll nice. Alex, erzähl einfach mal ein bisschen genau, was du da für Schritte gemacht hast. und wie gut es funktioniert hat und wie lange alles gedauert hat. Genau, also die Software runterzuladen ist super einfach. Die haben ein Git-Repo mit Releases für alle gängigen OSs und da habe ich mir das dann einfach runtergeladen. Und letztendlich, was passiert? Die Software macht dir selber nochmal eine Monero-Wallet auf. Ja, also ich glaube, letztendlich ist es nicht in meine bestehende StageNet-Wallet gegangen, sondern der hat eine neue gemacht. Und nachdem du, also du hast es dann praktisch so im Terminal laufen und ich habe dann bei dem Testnet-Faucet halt angegeben, die Adresse, wo ich es hinhaben will. Und nachdem dann praktisch meine Browser-Seite aktualisiert war und der Faucet mir gesagt hat, ja, Transaktion ist raus, habe ich im Terminal gesehen, so, da ist jetzt, wurde der, auf der Blockchain, auf der Bitcoin-Blockchain, wurde die richtige Transaktion gesichtet, ja. Und da gehen wir eben gleich nochmal genauer drauf ein, wie das funktioniert, wie Alice und Bob diesen Atomic Swap Trust das machen können. Aber das war eben wichtig, dass die sehen, ah, die Bitcoin-Transaktion, die er machen muss, um praktisch das Protokoll zu starten, ist gesichtet worden und jetzt geht's praktisch los. Und dann hast du eben von deren Seite eine Monero-Transaktion auf eine Multisig, meine ich. Und den einen Key von der Multisig habe ich und den anderen haben die. Und okay, das erkläre ich vielleicht mit der Grafik. Also sieht man das, ja, man sieht das PDF. Okay, um das jetzt zu verstehen, bevor wir einsteigen, muss man eigentlich noch was anderes verstehen. Und zwar Adapter Signatures oder auch Scriptless Scripts genannt. Vielleicht kennt der ein oder andere den Andrew Polstra von Blockstream. Ich glaube, der war da oder ist da ganz vorne mit dabei, wenn es um Scriptless Scripts geht. Letztendlich, was das ist, One-Time Verifiable Signature. Ich lese einfach mal vor. Adapter signatures are a cryptographical construct that enables one party A to sign a transaction in a way that reveals information from another party B to party A upon transaction publication without having to reveal the full signature directly. In order to do so, the parties have to agree on a specific transaction to be signed and an encryption. Also, ich habe es jetzt auch nicht verstanden, wenn ich das lese, aber letztendlich, was es bedeutet, habe ich verstanden. Und zwar bedeutet eine Scriptless Script Signature, eine Adapter Signature, bedeutet, dass du einen Atomic Swap machen kannst, ohne ein Hash Timelock Contract zu verwenden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die klassischen Atomic Swaps, die mit Hash Timelock Contracts funktionieren. Und ein Hash Timelock Contract ist eine besondere Transaktion, ja, die entweder sagt, yo, wenn du mir ein bestimmtes Geheimnis präsentierst, dann kannst du mich ausgeben oder nachdem eine bestimmte Zeit abgelaufen ist. Und so funktionieren die, so funktionieren zum Beispiel auch Lightning Network Channel mit Hash Timelock. Man kann das jetzt machen, ja, du kannst zum Beispiel, glaube ich, mit Hash Timelock Contract Atomic Swaps zwischen Bitcoin und Litecoin swappen. Das Problem ist aber, dass bei solchen Verfahren ein Hash auf beiden Chains gezeigt werden muss. Ja, das heißt, letztendlich kann ein Beobachter die Blockchain von beiden Chains überwachen und gucken, hey, wenn ich da den gleichen Hash finde, dann weiß ich, dass da ein Atomic Swap passiert ist von der Chain zu der Chain. Und bei Scriptless Scripts gibt's das eben nicht. Ja, das heißt, man hat da ein gewisses Gewinn an Privatsphäre. Und ich meine, jetzt müsste ich hier kurz das Paper. Das Paper ist echt gut. Kann ich empfehlen. Vor allem die Introduction und so weiter macht Spaß zu lesen. Genau. Und hier steht jetzt, also, das fand ich, war der Money Part. In a nutshell, an Hash-Time-Lock-based Atomic Swap Protocol works like this. We assume two parties, Alice and Bob, found each other somehow and agreed on the amounts and assets, example Bitcoin and Ether, which the two parties want to exchange. Also, Alice und Bob finden sich, wie auch immer, wollen Bitcoin für Ether swap. Mein Spot verloren. Also sehen können wir auch nicht, was du da vorliest. Ich poste das mal kurz in den Jitsi-Channel. Also die Leute, ach so, ah, da muss ich wieder hier den Browser, das ist, jetzt kann man es sehen. Okay. Also ich lese gerade hier vor. Also die finden sich und jetzt Alice generates a random secret S and uses a cryptographic hash function to generate a hash H. Ja, also die hatten Geheimnis praktisch und das hasht sie. Und dann macht sie einen Hash-Time-Lock-Contract und lockt damit mit dem Hash, den sie gerade generiert hat, und lockt darin die Bitcoin. Und diese Coins können eben dadurch ausgegeben werden, dass man das Secret weiß, also S, was praktisch benutzt wurde, um den Hash zu erstellen, oder nachdem eine bestimmte Zeitperiode verstrichen ist. Und Bob macht das Gleiche auf der anderen Chain, also auf der Ethereum-Chain, und hat aber hat den gleichen Hash. Ja, also er benutzt den gleichen Hash, den Alice gepublished hat in ihrer Transaktion. Das heißt, Bob weiß es nicht, das Geheimnis weiß er nicht, aber er weiß den Hash, weil der ja public ist. Und jetzt ist es natürlich so, wenn Alice ihren Stake praktisch claimen will, ja, auf der Ethereum-Blockchain die Transaktion claimen will, dann muss sie es publizieren. Und Bob sieht dann es praktisch auf der Chain und kann praktisch damit an seine Funds kommen. So funktioniert das Prinzip von Hash-Time-Locked-Based Atomic Swaps. Habt ihr das verstanden? Ich hab's verstanden, aber auch nur, weil ich das vorher schon mal nachgelesen hatte. Aber jetzt hast du gesagt, das kommt gar nicht zum Einsatz. Genau, das kommt nicht zum Einsatz. Und ich fand es jetzt einfach nur cool irgendwie hier zu lesen, dass die Atomic Swaps, wie sie auf Monero implementiert sind, besser sind, in Anführungszeichen, als die klassischen Atomic Swaps eben. Ja, dass es tatsächlich auch noch weitere Benefits hat. Also, dass man nicht praktisch so was Umständliches macht, was dann nicht so gut ist, sondern man macht letztendlich sogar was Besseres mit den Atomic Swaps, mit den Scripts. Und zwar, hier schreiben die Nachteile sind, du brauchst High Requirements on the underlying Blockchains, also dass du eben eine Skriptsprache unterstützt. Und Grin hat keine Skriptfunktion und Monero auch nicht. Dann müsst du bei Definition eben den gleichen Hash auf beiden Chains publizieren, was dich aufdeckt für Analysis-Unternehmen. Und the use of scripts, example on Bitcoin, Litecoin, etc. or smart contracts on Ethereum result in an increased on-chain footprint and higher transaction fees in general. Also dadurch, dass du eben noch dieses Skript in deine Transaktion reinpacken musst, ist deine Transaktion größer und deswegen musst du mehr bezahlen. Ja, und da kommt jetzt eben das Proposal vom Joel Gugger ins Spiel von Hashed, der die Atomic Swaps vorschlägt mit Adapter Signatures. Okay, soweit so gut. Dann wechsle ich noch. Da kann man auch den Monero Talk mit Joel Gugger und Douglas Tooman empfehlen. Ah, perfekt. Machst du den ins Trello, dass wir die in die Shownotes packen? Ja. Yep. Okay, also jetzt letztendlich, wie funktioniert der Atomic Swap, den ich gemacht habe? Weil der von Comet ist in der Implementierung noch mal ein bisschen anders als der von Joel, der da in dem einen Paper vorgeschlagen wurde. Letztendlich haben wir mehrere Phasen in dem Atomic Swap. Wir haben am Anfang eine Kommunikationsphase. Das heißt, das ist die Phase, wo Alice und Bob sich finden und dann machen die vorher off-chain so ein paar Sachen. Ja, die tauschen ein paar Transaktionen aus. Wie genau diese Transaktionen aussehen, das gucken wir uns gleich noch an. Und dann letztendlich haben wir die Phase, dass die eben ihre Funds auf den jeweiligen Chains locken. Ja, dass die diesen Atomic Swap tatsächlich auch initiaten. Das ist der erste Schritt, wo sie praktisch ein Commitment eingehen. Und das Wichtige in dem Atomic Swap ist ja immer, unser Prinzip ist, entweder der Tausch geht durch und Alice hat das, was vorher Bob hatte und vice versa, oder der Change geht nicht durch. Wir wollen es mathematisch unmöglich machen, dass einer am Ende beides hat. Ja, das ist unser Kriterium für den Atomic Swap. Weil sonst in der Spieltheorie würde ich meinen Gewinn wahrscheinlich maximieren und würde immer den anderen versuchen zu. Also letztendlich diese Ledger-Phase, dass man die beiden Commitment-Transaktionen auf den jeweiligen Chains macht, auf Bitcoin und Monero. Dann haben wir nochmal eine Kommunikationsphase und danach haben wir eine Redeem-Phase praktisch. Letztendlich, wo dann die Funds wieder aus den Multisignature-Wallets oder halt aus den gelockten State rauskommen und an Alice und Bob jeweils. Oder, Redeem ist praktisch der Best Case, dass beide alles richtig gemacht haben und keiner malicious praktisch ist. Oder wir haben halt ein Refund-Szenario und ein Punishment-Szenario. Also das ist ganz wichtig, wir merken uns das. Es gibt drei End-States für den Atomic Swap. Es gibt den Best Case, Redeem, Es gibt den Refund Case und es gibt den Punishment Case. Und diese Cases, diese Transaktionen für jeden von diesen Cases, sind eben genau die Transaktionen, die Alice und Bob in der ersten Phase zusammen konstruieren und wo sie sich drauf einigen, praktisch, wie die aussehen. Okay, jetzt haben wir hier eine Erklärung für die Schreibweise. Und ich werde natürlich die Slides auch in die Shownotes packen. Das sind Google Slides, da könnt ihr euch die einfach runterladen, wenn ihr euch das in eurer eigenen Zeit nochmal anschauen wollt. Also wir haben eine Yellow Box, Bitcoin Transaction. Hier in dem einen Kasten drin ist die Spend Condition. A und B sind in dem Fall jeweils Keys, also Pub Keys. Man hat ja oft die Schreibweise, dass klein a ist der Private Key und groß a ist der daraus resultierende Public Key. Ja, und man kann jetzt eben Keys zusammen addieren, A und B, und dann braucht man beide Teile, um eine Transaktion auszugeben. Das heißt, wenn jetzt hier die Spend Condition A plus B drin steht, dann brauche ich die Private Keys klein a und klein b. Hier. Used for proof, where Alice holds Private Key A and Bob holds Private Key B. Dann haben wir hier dieses SIG A. Redeem ist eben eine Redeem Signature für den Private Key, für den Public Key groß A, den man nur generieren kann, wenn man klein a kennt. Und das gleiche gilt für B eben. Genau. Und das resultiert dann darin. Und hier haben wir die Monero Schreibweise. Da machen wir einfach M, klein m vor A und B, um die Monero Public Keys markieren. Und genau das gleiche wie bei Bitcoin gilt hier auch. M klein a ist der Private Key für, der Private Spend Key für dieses M groß A. So, und jetzt kommt eben diese lustige Grafik, wie dieser Atomic Swap funktioniert. Und das Interessante ist jetzt, es gibt verschiedene Ansätze, wie man das implementieren kann, aber hier in dieser Implementation muss Bitcoin zuerst bewegen. Ja, Bitcoin muss praktisch den First Mover machen für den Atomic Swap. Das heißt, wir haben hier vorher unsere Transaktionsphase. Ah, nee. Transaction Setup ist okay. Das heißt, Till, Krischer und San, seht ihr das hier? Ja. Okay, weil ich habe es auch noch nicht 100% verstanden, deswegen können wir das ja zusammen Wenn ich das richtig verstehe, macht Bob hier eine. Also, ich glaube, die tauschen vorher Public Keys aus. Ja, das heißt, Alice gibt Bob Groß A und Bob gibt Alice Groß B für Monero und Bitcoin jeweils. Beziehungsweise Bob halt für Monero und Alice. Und aus diesem Public Key, den Bob jetzt von Alice hat, konstruiert er eine Spend Condition für seine On-Chain-Lock-Transaktion. Dass er eben sagt, ich habe hier einmal ein Public Key von mir und ich mache dein Public Key obendrauf. Und deswegen, wer beide Private Keys kennt, der kann die Funds spenden. Seht ihr das auch so? Ja, ne? SIG A und SIG Redeem führen zur. Und das ist ja jetzt interessant, weil wenn Alice, ja, wir können ja mal kurz den Best Case durchgehen. Das heißt, Bob lockt die Funds mit der Spend Condition. Alice macht das gleiche Lock auf der Monero Blockchain und claimt dann praktisch die Bitcoin auf der Bitcoin Blockchain, womit sie M klein a, also den Private Key für das Lock in der Monero Chain, revealed. Und Bob kann dann eben mit seinen beiden Teilen, M klein b kennt er ja, das ist ja von ihm, kann die Funds bewegen. Versteht ihr das soweit? Nee, also ich verstehe das nicht. Also ich muss auch sagen, ich habe da auch so meine Schwierigkeiten mit. Vor allen Dingen, also das ist mir jetzt alles ja sehr theoretisch. Was bräuchten die beiden denn? Also jeweils eine Bitcoin und eine Monero Wallet, richtig? Genau. Genau. Die brauchen ja praktisch eine Wallet, wo der Atomic Swap dann am Ende landet. Ja. Okay, und wo und wie einigen die sich dann auf diese Kondition? Das ist eben, wenn ich es richtig verstanden habe, Teil von dem Protokoll. Ja, du hast dann wahrscheinlich am Ende wird es so aussehen, du hast eine Maske, wo du deinen Spot-Price angeben kannst, wo du sagen kannst, wie viel du transacten willst und so weiter und so fort. Und demnach würden halt die Endcases gebaut werden. Also das würde ja dann bedeuten, in der Praxis bräuchte ich drei Dinge. Ich brauche eine Monero-Wallet, ich brauche eine Bitcoin-Wallet und eine, ich sag mal, eine Market-Wallet, wo ich dann eben Gleichgesinnte für Atomic Swaps finde, um da dann die Konditionen mit den einzelnen Leuten zu verhackstückeln, die dann in den beiden Wallets angewendet. Also ich meine, du könntest dir das jetzt so vorstellen, angenommen BISC implementiert Atomic Swaps, ja, als Plattform, dass sich da halt Leute finden können und dann würdest du bei BISC deine Sachen eingeben, was weiß ich, will 100 Euro von Monero verkaufen zum Kurs von 0,0038 Bitcoin pro Monero und dann guckst du halt, ob du jemand findest, der würde dann sagen, yo, ich akzepte den Trade, drück da in der Maske weiter und krieg dann eine Adresse angezeigt, wo er das hinüberweisen muss. Ja, und genauso auf der Monero-Seite dann auch. Okay, also das heißt, es wird einfach der Zahlungsablauf, so wie er jetzt bei BISC ist, würde dann halt automatisiert ablaufen. Also ich warte nicht mehr, bis ich irgendwie einen Zahlungseingang habe und gebe dann selber die Zahlung frei, sondern das macht die Software automatisch. Also so, wenn ich es richtig verstanden habe, was das dir letztendlich bringt, ist, du brauchst kein Escrow mehr bei BISC, ja? Weil aktuell geht BISC als dezentraler Exchange diesem Problem, dass du die Funds nicht sendest, ja damit aus dem Weg, dass du praktisch dir selber so eine Kaution zahlst und wenn du bescheißen würdest, dann würdest du halt mehr verlieren, als du gewinnst letztendlich dadurch, ne? Und das ist ja nicht mehr nötig, wenn du einen Atomic Swap hast, weil entweder geht der Atomic Swap durch oder er geht nicht durch, da kannst du ja nicht bescheißen. Genau, nee, mir ging es nur darum, also wo genau findet der Atomic Swap statt? Also natürlich zwischen den beiden Blockchains, aber welche Instanz macht quasi diesen Atomic Swap? Also wie gesagt, ich habe jetzt in meinem Szenario, auf meinem Rechner habe ich eine Bitcoin-Wallet, ich habe eine Monero-Wallet, ich will jetzt einen Atomic Swap machen. Und jetzt muss ja irgendwas Drittes mit diesen beiden Instanzen interagieren. Genau, das wäre dann diese Sets fertig machen oder beziehungsweise die Sets, mit denen ich einen Gegenpart gefunden habe, umsetzen. Ja, genau. Also wenn ich es richtig verstanden habe, könnten das Service Provider sein, die halt die Gegenseite immer stellen oder dass du es vielleicht in der Wallet integriert hast. Letztendlich musst du ja, wenn du den Atomic Swap machst und Sun, wenn du dich da auskennst, kannst du ja erzählen, aber ich glaube, du musst online sein, um praktisch die andere Chain anzugucken und zu sehen, ob da jetzt gerade das Secret gepublished wurde, was du ja brauchst zum Redeemen, weißt du? Ja, also davon gehe ich auch aus, ne? Also beide Blockchains müssen sich ja synchronisieren oder zumindest auf eine Blockchain zugreifen können, um eben diese einzelnen Transaktionen dort dann auch zu finden. Die Frage ist halt, ja, also wie gesagt, wenn ich das jetzt selber noch als Software habe, dann macht es durchaus Sinn. Wenn es eine zentrale Instanz benötigt, die quasi diesen Atomic Swap macht, dann ist es ja schon wieder, sag mal, relativ mehrwertfrei gegenüber BISC. Ja, aber also so wie ich es jetzt verstanden habe, kannst du auf das GitHub von denen gehen, kannst dir das Ding da runterziehen, kannst da die Konfiguration ändern, dass nicht mehr praktisch das über StageNet läuft und nicht mehr den Service von denen anspricht, sondern du hostest dann praktisch deinen eigenen Service. Dann musst du vielleicht irgendwie deine Monero-Wallet daran anschließen, ja, mit einem Wallet-RPC. Und dann könntest du auf, ja, was weiß ich, Reddit gehen oder was auch immer, kannst sagen, hier sind meine Konditionen. Und ihr könnt es direkt annehmen, indem ihr einfach die Transaktion macht, ja, die Lockup-Transaktion. So. Ja, genau, das wäre so ein super sinnvolles Szenario, wo ich dann halt selber diesen Client auch betreibe, beziehungsweise die Instanz, die den Atomic Swap durchführt und der Gegenpart dann halt genau das Gleiche einsetzt und diese beiden Instanzen dann miteinander kommunizieren. Das wäre natürlich. Ja, also, ja, ich habe es auch nicht, es ist ein sehr komplexes Thema und ich habe es auch noch nicht 100% verstanden. Aber ich verstehe, also was vielleicht noch ganz gut ist, sich klar zu machen, der SpongeBob, der lockt ja mit A und B als Spend Condition seine Bitcoin Funds ab ein, ja? Und A kennt er nicht den Private Key, von B kennt er den Private Key. Deswegen kann er sie selber nicht ausgeben, ja? Der schließt sich sozusagen selber aus. Er braucht noch einen anderen Teil von dem Schlüssel, um wieder reinzukommen, den er nicht hat. Und wie kommt Alice denn an? Und ich glaube, Bob unterschreibt schon oder gibt, genau, wir sind ja hier in der zweiten Kommunikationsphase. Bob sends adapter signature to Alice to allow her to redeem Bitcoin. Genau, also Bob hat seine Spend Condition und schickt jetzt die adapter signature, diese One-Time Signature zu Alice, mit der sie die Transaktion auf Bitcoin redeemen kann. Das macht Alice und indem sie das redeemt, veröffentlicht sie ihren Private Monero Key, den Bob braucht, um zu spenden. Ja, weil das hier hat Bob selber gegeben und das hier lernt er hier kennen. Aber nur dem Bob gegenüber, ne? Ist ja nicht öffentlich. Genau. Also beziehungsweise, oder wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du da nicht wirklich viel erkennen an der Signature, an dieser One-Time-Signature. Ja. Dazu kommt ja auch mit dem Bitcoin-Update Taproot, dass man nicht mehr unterscheiden kann zwischen einem Atomic Swap und einer normalen Transaktion. Die sehen dann gleich aus von Chain. Ja, weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, diese es kommt halt immer drauf an. Ja, das war auch so eine Sache, die ich gelernt habe. Ich habe dann zum Beispiel in dem Commits-Forum gefragt oder in dem Matrix-Raum, ja, sieht denn die Transaktion auf der Blockchain besonders aus irgendwie? Sieht man, dass da ein Atomic Swap passiert? Und ich habe mir das auch selber, als ich dann die Testnet-Transaktion gemacht habe, habe ich mir selber auf der Blockchain angeschaut. Und natürlich, bei Monero siehst du nichts. Ja, das ist eine Transaktion mit zwei Outputs letztendlich. Und bei Bitcoin siehst du halt auch nicht wirklich. Ich werde jetzt gerade hier mal mein Matrix-Riss vorlesen, was sie geschrieben haben, weil die haben es echt gut erklärt. Einen kleinen Moment. Spannend ist ja auch, also wenn jetzt bei Bitcoin Taproot eingeführt wird, bricht das dann die Atomic Swaps auf unserer Seite? Also generell werden irgendwelche Updates, die bei Bitcoin dann stattfinden, könnten ja in der Theorie dann die Atomic Swaps mit Monero brechen, oder? Nee. Ich glaube ich jetzt nicht, weil die in Bitcoin ja besonders Wert drauf legen, dass es eben rückwärtskompatibel ist. Deswegen, und die ja, gerade diese Adapter-Signatures, das ist ja jetzt so der neue heiße Scheiß, weil die ja halt alle auf Grin so abfahren, aber du kannst es halt auch für Monero benutzen. Und jetzt habe ich das hier gefunden, was die geschrieben haben, und zwar, ich habe halt gefragt, wie es aussieht, ob es da ein Fingerprint von einem Script gibt, was man irgendwie identifizieren könnte, und sie schreiben, Monero obviously doesn't reveal anything. On Bitcoin, you can see that it is a 2 out of 2 multisig, plus in a refund scenario, you can see TX with time lock. The multisig could be optimized away, but it is not really worth it with Taproot around the corner. You can never fully tell that it's an atomic swap and certainly can't link it to Monero TX. Also, letztendlich hängt es davon ab, in welchem Endszenario wir landen, über die Information, die eben Bitcoin oder die Bitcoin-Transaktion veröffentlicht. Und im Best Case siehst du nur, dass es eine 2 von 2 Multisig Transaktion ist. Und in dem Refund-Szenario siehst du eben auch noch, dass es Timelocks gab. Ja, auf jeden Fall mega wichtig, dass es nicht zu viel Informationen offenlegt. Und genau, auf was wir jetzt noch eingehen sollten, ich denke, den Best Case haben wir verstanden. Jetzt gibt es ja noch andere Cases. Zum Beispiel, dass Bob seine Transaktion, seine Initial-Transaktion macht, aber Alice nie ihre Transaktion macht. Ja, dann hat Bob seine Funds hier in A plus B eingeschlossen und die Alice redeemt die nicht. Ja, das heißt, die meldet sich nie wieder, die ist dann in Urlaub gefahren oder so. Und jetzt hat der Bob hier seine Bitcoin in eine Multisig-Wallet gezahlt, die er nicht, wo er nicht mehr alle Schlüssel hat dafür. Und da gibt's eben das Cancel-Szenario, wo der Bob dann sagen kann, okay, Alice meldet sich nicht mehr. Und ich meine, diese Cancel-Signatures und diese Refund-Signatures und Punish-Signatures werden vorher ausgetauscht. Das sind eben hier in der ersten Phase die Set of Transactions and Corresponding Signatures. Also ich habe ja gesagt, man einigt sich am Ende auf oder am Anfang auf die Endstadien und das sind eben diese Transaktionen hier mit den zugehörigen Signaturen. Und das sind alles auf der Bitcoin-Seite sind eben One-Time-Signatures, ja. Deswegen müssen wir uns vorher überlegen, welche Fälle gibt es denn und für jeden von diesen Fällen machen wir dann eine Signatur und sichern uns somit ab. Das heißt, im Fall, dass Alice abtaucht, kann Bob die Cancel-Transaktion machen und mit und kann hier dann praktisch seine Bitcoin refunden, ja. Hier, die gehen an Bob und das macht Bob mit Refund A und Refund B. Jo, das ist echt ziemlich komplex und ich glaube, wenn du jetzt nur zuhörst, bist du recht schnell ausgestiegen. Genau, aber ich denke, wir lassen es an dieser Stelle auch gut sein mit den Atomic Swaps, außer ihr wollt das jetzt hier noch weiter erkunden. Nö, also ich... Eine Sache noch, also, sorry, Grisha? Ja, nee, Till. Okay. Das, was du jetzt vorgestellt hast, Alex, das ist doch jetzt eine Implementation von, was hast du gesagt? Commit. Commit, genau. Ist das jetzt schon das, was quasi als Atomic Swap jetzt in der Diskussion ist? Nee, also beziehungsweise so wie ich das verstanden habe, und ich habe da jetzt auch nicht den absoluten Überblick, gibt es mehrere Workgroups praktisch, die Atomic Swaps implementieren wollen, und eine davon ist eben Commit. Und es gibt aber auch, glaube ich, noch eine andere, die das über das CCS gemacht haben. Und ich meine, das ist der Hash selber, ja, der Joel Gugger, der auch mit dem ganzen Prinzip ja um die Ecke gekommen ist, Chaos Computer Congress. Und genau. Weil von dem kam doch das CCS-Proposal mit diesen $300,000 oder was es da Verrückte war, wo die so innerhalb von ein paar Stunden komplett gefüllt waren, ne? Genau, genau. Und falls sich jemand wundert, Commit, habe ich doch schon mal irgendwie im Zusammenhang mit Julian Hosp. Ja, das sind die Leute noch, die damals Commit entwickelt haben. Die gibt's immer noch, die machen weiter. Auch wenn 10x jetzt offiziell Geschichte ist. Und Commit war schon immer Open Source, das finde ich mega nice. Also die haben ein GitHub-Repo, schaut da ruhig mal rein. Die sind sehr korrekt, die Leute. Ich bin da in den Matrix-Raum reingegangen, die haben mir alle Fragen beantwortet, haben mir weiterführende Ressourcen geschickt. Ich fand's richtig cool, ja, also gerade die Slides, die, wie gesagt, auch in den Shownotes verlinkt sind, das ist genau das, wonach ich gesucht habe, weil die Paper haben meistens so ein paar Zeichnungen, aber es ist nicht so zugänglich, ja, oder die sparen da auch meistens, stellen nicht alle Szenarien dar. Deswegen, das war echt toll. Ich finde das richtig cool, dass die diese Implementierung gemacht haben, weil ich glaube jetzt nicht, dass die in CCS dafür gestartet haben und Geld eingesammelt. Und auf jeden Fall zu diesem ganzen Atomic Swap Thema, wenn ihr euch da weiter einlesen wollt, wir werden da einige Links in die Shownotes packen, auch noch hierzu Blogposts von Commit wegen Atomic Swaps und so weiter. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr mal auf moneromumble.de die Shownotes für die Atomic Swaps hier anschauen. Okay. Ja, Alex, jetzt hast du ziemlich viel geredet. Jetzt kann ich mal ein bisschen übernehmen. Gut. Es gab neulich so eine Bombe, die Douglas Tooman, der Host von Monero Talk und Monerotopia, gedroppt hat. Ich glaube, ich war sogar da gerade im Monerotopia Live mit drin, als er gesagt hat, ja, er hat da dieses Interview mit Crypto Zoidberg und so, Early Crypto Node Developer, kennt Nikolas von Saberhagen. Und Moment mal, habe ich das gerade richtig gehört? Was hat er da gesagt? Hab noch mal so ein bisschen zugehört und hab dann noch mal gefragt, so, wann kommt dieses Interview? Er sagt so, ja, nächste Woche kommt dieses Interview auf Monero Talk mit Crypto Zoidberg. Und ich dachte so, okay, krass. Er hat einfach jemanden interviewt, der von Anfang an bei dem Crypto Node Protokoll und auch bei Bitcoin mitgemacht hat, ja. Woraus dann ja BitMonero und daraus Monero entstanden ist. Soweit ich weiß, hat er nie bei Monero und glaube auch nicht bei BitMonero mitgemacht, sondern wirklich eher nur so das Crypto-Node-Protokoll. Aber dieses Interview, das rauskam, das geht jetzt auch schon über eine Stunde. Und ein netter Mann erzählt da eigentlich so, wie die Arbeit damals war und dass nicht alles immer so schön ist und dass da auch echt irgendwie große Differenzen gab zwischen den Meinungen, was zu Streit geführt hat und dann zu Abspaltung und teilweise auch fiese Sticheleien von Richtung Fluffy Pony gegen ihn und sowas. Diese Sendung verlinken wir natürlich. Ein absolutes Muss anzuschauen. Ein paar interessante Sachen, die wir aus diesem Interview mitnehmen, ist, dass er sagt, er kennt Nikolas von Saberhagen und er scheint für ihn the brightest man I know, also der intelligenteste Mensch, den er kennt. Und er hat auch gesagt, dass Nikolas von Saberhagen nicht mehr im Crypto-Space arbeitet, aber schon noch aktiv ist, nur halt nicht jetzt irgendwie bei Kryptowährungen. Und André, also Crypto Zoidberg heißt in Wirklichkeit André, oder? Ich weiß gerade seinen Namen nicht. Genau. Aber ja, doch, Andrei Sabelnikov, er selbst arbeitet auch gerade noch an einem Skalierungsprojekt und entwickelt da einen Hybriden zwischen Proof of Work und Proof of Stake, weil er auch der Meinung ist, mit Proof of Work allein kann man nicht richtig skalieren. Und was ich auch noch cool fand, ist, dass Douglas gefragt hat, ob er ihm, also dem André, nochmal ein paar Fragen mitgeben kann an Nicolas von Sabehagen. Aber ich habe mit Douglas nochmal gesprochen vor ein, zwei Tagen. Der meinte dann, er hat noch keine Fragen an ihn weitergeleitet. Irgendwie konnten sie nicht genügend Fragen sammeln oder so. Aber ja, also ich finde es heftig. Mit einem Auge muss ich allerdings auch sagen, bin ich ein bisschen traurig, weil so ein bisschen so dieser unbekannte Mythos für mich ein bisschen gelüftet ist, ne? Es ist jetzt kein Satoshi Nakamoto mehr, von dem man ja wirklich nicht weiß, wer es ist und ob er lebt und so. Aber ja, trotzdem super spannend. Aber ich hoffe irgendwie, wir werden nie erfahren, wer es ist. Wie seht ihr das? Ich habe das Interview auch in ganzer Länge mir angeschaut. So ein paar Sachen, die mir da noch aufgefallen sind. Also er sprach ganz am Anfang von einer Company, die ihn engagiert hätte, um das zu programmieren. Das war mir zum Beispiel schon mal neu. Dann fand ich auch sehr witzig, dass er gesagt hat, Open Source, habe ich noch nie gehört, kenne ich nicht. Also Software schreiben, ja, Open Source wäre nicht so sein Ding. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er an einer Stelle gesagt, dass er quasi nur einen Monat in dem Team war, bevor er dann da wieder raus ist. Mitbekommen oder war das eine Fehlwahrnehmung? Das habe ich nicht so gehört. Ich auch nicht. Okay, also... Ja, ich hatte so wahrscheinlich, kannst du mir aber auch nicht vorstellen, dass er innerhalb von einem Monat, er hat ja gesagt, also irgendwie das ganze White Paper und so hätte hier der, wie heißt der, Nicolas von Sabehagen irgendwie quasi geschrieben und der wäre so das Mastermind oder das Genie hinter dem Projekt und er wäre quasi nur der Softwarearchitekt gewesen, der es halt implementiert hätte. Genau. Und er hat dann irgendwie angefangen mit dem Daemon und danach erst die Wallet und ist wohl eigentlich, kommt so aus dem Bereich Netzwerktechnik und dezentralisierte Protokolle. Genau, er hat auch das Peer-to-Peer-Protokoll geschrieben. Genau. Ja, und also das fand ich halt echt interessant. Da kann ich mir halt auch nicht vorstellen, dass er das alles in einem Monat gemacht hat. Aber ich meine, er hätte an einer Stelle gesagt, dass er dem Team irgendwie nur einen Monat angehört hätte. Und dann da wohl nicht mehr, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber wie gesagt, also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass er von der Company engagiert wurde, um diese Sachen zu programmieren. Ich glaube, er hat nichts werden wollten und er da NDAs unterzeichnen muss. Hm. Ja, aber ich glaube, er hat nicht grundsätzlich was gegen Open Source, sondern eher, er meinte, will bezahlt werden. Er hat sich da überhaupt gar nicht gegen geäußert und ganz im Gegenteil, ne, er war ja auch sehr neidisch, hat er ja so wörtlich gesagt, auf die Monero-Community und er sagt, das wird ihm natürlich auch viel helfen, bei seinen Projekten da halt so viel Feedback zu bekommen, wie es bei Monero üblich ist und also da war er ja sehr versöhnlich und mochte halt auch diesen Open-Source-Gedanken und das Feedback aus der Community, aber ich fand es halt witzig, dass als er angefangen hat, er quasi noch nie ein Open-Source-Projekt gemacht hat und dann, ja, fand ich interessant. Ja. Ich fand auch noch ganz spannend, wie er so diesen Pre-Mine gerechtfertigt hat, weil so wie ich das Interview oder so wie ich das interpretiert habe, war das halt so, ja, damit wir das Development funden können, haben wir halt einen Pre-Mine gemacht. Pre-Mine von Bitcoin, muss man dazu sagen. Genau, genau. Das war ja der große Kritikpunkt an Bitcoin, warum man da das nochmal neu aufsetzen wollte, eben mit Bitmonero. Ja. Aber ja, sehr, sehr spannendes Interview. Muss man sich auf jeden Fall anhören. Und Grisha, ich bin 100% bei dir. Ich finde auch so ein bisschen schade, dass, ja, auch wenn man da jetzt vielleicht nur so einen Teil vom Schatten von Nicolas von Sabehagen gesehen hat, ich bin auch der Meinung, ich will es nicht wissen, wer das ist. Mir reicht die Genugtuung, dass es jemanden gibt, der so genial war, das CryptoNote White Paper zu schreiben. Und genau, ich denke, man sollte da die Privatsphäre von dem Herrn Sabehagen wahren und auch nicht weiter bohren und. Ja, also man muss ja auch sagen, dass in Monero mittlerweile ja nicht mehr das CryptoNote-Protokoll an sich implementiert ist. Da wurde so viel ausgetauscht, erweitert, verbessert. Das hat mit damals ja nur noch in Grundsätzen zu tun, ja. Also ich glaube, das hatte ja gar nicht mal RingCTs mit drin, soweit ich weiß. Und auch dieses ganze Bulletproof-Thema und diese ganzen neuen Signaturschemen, die wir haben, Triptych, das ist ja alles jetzt danach gekommen. So, das kannst du im CryptoNote-Paper gar nicht nachlesen. Ja, wobei die der Ethos vom White Paper ist, denke ich, immer noch in Monero. Und ich meine, das ist ja auch der Gründe für die ASIC Resistance. Ja, das war ja auch ein Teil vom CryptoNote White Paper eben, dass man einen fairen Mining-Algorithmus braucht. Und der muss dann eben ASIC resistant sein. Und klar, RingCT oder Confidential Transactions waren wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht raus. Ich glaube, die sind erst 2014 gepublished worden von Gregory Maxwell. Und aber es geht natürlich trotzdem so in der Linie, dass du halt einen privacy-focused Coin haben willst. Ne? Und dann nimmst du halt alle Privacy-Improvements, die du kriegen kannst, rein, auch wenn die zum Veröffentlichung des White Papers noch nicht existiert haben. Also was, wir packen das White Paper noch mit in die Show Notes und da gibt es vom Monero Research Lab eine Annotated Version, wo noch Kommentare hinzugefügt worden sind. Die finde ich mega gut. Dann kann man das auch noch mal ein bisschen... Ja, super, die kenne ich noch gar nicht, muss ich mal anschauen. Ja, ganz anderes Thema, was mir gerade spontan eingefallen ist. Wenn man sich mal in den Dezember und Januar zurückerinnert, da hatten wir im Peer-to-Peer-Protokoll von Monero einige Schwachstellen drin, die von einem oder mehreren Angreifern ausgenutzt worden sind. Ja. Und es hat irgendwie ganz viele Updates gebraucht, bis es mal wieder stabil lief. Und ich muss sagen, seither läuft es auch wieder stabil. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch Angriffe haben oder diese Form von Angriffen oder ob die aufgehört haben oder ob die noch weiterlaufen und unser Protokoll ist einfach noch stärker geworden. Aber auf jeden Fall mal schon mal gut, dass Monero wieder funktioniert. Ja, yeah, what doesn't kill you makes you stronger. Und gute Nachrichten gibt es auch aus dem Monero Subreddit. Da gab es diesen Monat mehrere Milestones, die positiv stimmen. Einmal zum Beispiel, dass jetzt eben der Monero Subreddit über 200.000 Abonnenten hat. Und da gibt es auch einen schönen Chart dazu, wo man eben sehen kann, dass die, dass das Interesse in Monero wieder am Steigen ist. Ja? Und Monero zählt auch oder zählte jetzt vor ein paar Tagen, Wochen zu einem der schnellst wachsenden Crypto-Subreddits. Und das finde ich eine ganz gute Metrik, ne? Wie viele Leute auf Reddit sich das da anschauen, weil da gibt es den ein oder anderen Coin, der von der Marktkapitalisierung höher ist jetzt als Monero, aber eben nicht so aktiv eine Community gesammelt hat. Ja, da bei Douglas, ich verweise oft auf ihn, hat er auch neulich einen guten Podcast gemacht mit, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, aber mit einer Person, die eine Software geschrieben hat, die bei allen Crypto-Coins die Social-Werte auswertet. Also sei es Twitter-Aktivität, Monero, nicht Monero, Reddit-Aktivität und so weiter. Und dann auch so Zusammenhänge zieht mit dem Preis und so. Das ist eine ganz nice Seite. Da hat Monero auch sehr gut abgeschnitten, was Social angeht. Aber wie immer schneidet Monero sehr schlecht ab, was die Preise angeht. Ne? Und, Luna Crush meintest du. Luna Crush, genau. Verlinken wir auch. Diese Metrik, die gibt's auch bei CoinGecko. Also CoinGecko hat auch ein Feld, da kannst du draufklicken, Social, und da geht's dann auch, wie viele Twitter-Posts und ich hab's gerade, also wie die Reddit-Subscriber-Number, die Telegram-User-Number, die Facebook-Likes und die Twitter-Followers. Ja, genau. Aber also Luna Crush hat das alles auch und ist noch ziemlich ausführlicher und hat noch ein paar mehr Grafiken, aber auch man braucht auch einen Account dort, um einige Metriken auslesen zu können. Ja, und dann vielleicht noch zum Abschluss ein kleines Witzle. Hier gab es ein Meme, was wohl auf 4chan gepostet wurde, was sehr viele Upvotes auf Reddit bekommen hat. Und zwar, ich lese einfach mal vor. Und zwar schreibt OP hier, The Monero Community, oder ist nicht OP, oder? Ich war schon lange nicht mehr 4chan. The Monero Community crowdfunded an atomic swap implementation between BTC and XMR, which will allow you to trustlessly and anonymously trade between the two without need for an exchange to act as a middleman. No sign up, no registration, no KYC, no nothing. Und jetzt kommt die Prophecy. The gigantic 2011 Bitcoin Whale Wallets are going to immediately swap into Monero when the atomic swaps are done being coded later this year in order to hide their wealth and finally be able to move it around without surveillance. And Monero is going to pump to the moon while Bitcoin takes a shit because people will panic when they see the giant wallets finally becoming active again. Screenshot this post. Und ja, mit einem kleinen Witz zum Abschluss. Willst du es kurz auf Deutsch noch zusammenfassen? Ja, also die Prophecy ist, wenn die Atomic Swaps live sind, dann kommen alle Bitcoin-Wale von 2011, die da halt ihre Tausende von Bitcoin rumliegen haben. Und die wissen, wenn sie die bewegen, ja, dann werden sie getrackt und so weiter. Und die wollen die halt loswerden. Und deswegen tauschen sie die dann für Monero, um eben ihre finanzielle Privatsphäre zurückzuhaben. Und das führt eben zu einem Bullrun dann auf Monero, dass diese ganzen Wale da reingehen. Und dann sehen die Leute auf der Bitcoin-Blockchain zusätzlich noch, oh mein Gott, diese ganzen alten Wallets werden auf einmal aktiv und bekommen Panik und überholten Monero-Bitcoin. Wir werden berichten. Also ich glaube nicht, dass das so passieren wird, aber nichtsdestotrotz finde ich die Atomic Swaps ein super Schritt für Monero. Ich habe da, glaube ich, schon seit 2-3 Jahren von geträumt und dass es jetzt dieses Jahr wahrscheinlich soweit sein wird, beziehungsweise dass es teilweise schon soweit ist, echt krass. Also ich muss auch sagen, ich finde, also ich habe mich ja jetzt mit BISC angefreundet nach langer Zeit, hat es dann doch endlich gefunkt zwischen uns beiden und so für Fiat rein raus ist BISC ja schon echt nett und wenn man jetzt quasi wirklich noch mit Atomic Swaps dezentral, also ich auf meinem Rechner quasi XMR zu Bitcoin und Bitcoin zu XMR tauschen könnte, also das wäre ja ideal, dann würde ich persönlich zumindest komplett ohne irgendwelche zentralen Tauschbörsen klarkommen und das wäre doch ein Gewinn. Ja, auf jeden Fall. Und halt gerade wenn dann die Implementierung auch in den Wallets angekommen ist, ja, stell mir vor, Cake Wallet mit Atomic Swaps, der Vic war gestern in einem Clubhouse-Room drin, da gab es so ein Monero Weekly Club und da wurde der gefragt, ob die sich das anschauen und er meinte leider, dass sie aktuell mit anderen Themen beschäftigt sind, aber vielleicht, wenn sie damit fertig sind, sie sich Atom an. Also vielleicht kommen Atomic Swaps dann in die Cake Wallet und das wäre ja schon echt ein Killer-Feature. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, alles, was in User-Händen ist, ist immer sinnvoll. Ja, und dann können sie Monero noch so oft bannen. Solange man noch in Bitcoin kommt, kommt man dann auch noch in Monero. Ja, ich habe da auch einen interessanten Use Case dann gehört, als ich da bei Commit geforscht habe. Und zwar meinten die, du kannst ja, wenn jetzt Monero auf allen Exchanges delistet ist und du willst Monero haben, dann kaufst du einfach Bitcoin auf deiner KYC-Exchange und machst einen Atomic Swap zu Monero. Und das Tolle ist dann halt, du hast Monero, ja, kannst machen, was du willst. Und derjenige, der aus Monero rauskommt, hat KYC Bitcoin, ja, und die sind dann nicht tainted, ja, das ist der bessere Fall, als wenn ein Darknet-Market-Händler oder so seine Bitcoin loswerden will. Deswegen, ja, nicht schlecht. Ja, also da wäre ich nicht ganz so optimistisch, weil wir haben ja gesehen, also es gibt ja Bestrebungen dahingehend, dass quasi nur noch Transaktionen zwischen den Tauschbörsen möglich sein sollen und keine Transaktionen mehr auf private Wallets, also dass das zumindest mal so angedacht war als ein möglicher Weg, um eben diese KYC-AML-Regeln durchzusetzen. Und wenn das so sein sollte, ich kann mir nicht vorstellen, dass du Atomic Swap machen kannst, wenn die Börse dir gar nicht erlaubt, die Bitcoins außerhalb von Börsen zu transferieren. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja von Bitcoin weg. Immer mehr. Ja, ich auch, weil ich habe gemerkt, neulich habe ich mal drüber nachgedacht, wie es wäre, wenn man Bitcoin als Zahlungsmittel, keine Ahnung, du bist Händler, willst Bitcoin, hast halt immer das Risiko, tainted Bitcoins zu. Dann musst du dich noch nebenher drum kümmern, irgendwie rauszufinden, ob das tainted Bitcoin sind oder nicht. Dann musst du, falls du sie kriegst, irgendwie noch Handlungsschritte einlegen oder hast im Endeffekt draufgezahlt in Zeit und Geld. Und das ist doch scheiße einfach, oder? Dann hast du keine Gebühr mehr für den Kreditkartenanbieter, sondern für den KYC-Anbieter, dass du praktisch die API von Chainalysis laufen lassen darfst. Genau, dann bist du wieder abhängig von Dritten. Also es gibt für mich zwei Optionen. Entweder Bitcoin, das White Paper, in dem White Paper, das genaue, das haben wir jetzt gemacht und jetzt wurde es aber halt von bösen Mächten irgendwie im Sinne von, wir brauchen jetzt KYC, wir brauchen jetzt Surveillance und so weiter. Oder die zweite Option ist, es war von Anfang an so gedacht. Weiß nicht, was schlimmer ist. Erste Option oder zweite. Aber so oder so, es macht für mich persönlich keinen Sinn mehr, mich mit Bitcoin zu beschäftigen. Klar, es macht Spaß, sich den Preis anzuschauen, zu gucken, geht's hin. Aber ich würde doch lieber all meine Zeit und Energie in Monero stecken und versuchen, dort Sachen zu machen, die uns weiterbringen, als irgendwie den Fokus auf BTC zu legen. Auch mit dem Atomic Swap jetzt zum Beispiel. Klar, das Beste, was einem passieren kann, dass das Gateway zu Monero erleichtert. Aber es ist eigentlich nicht etwas, was man unbedingt braucht. Nee, ich finde auch, dass das Projekt Bitcoin in Teilen gefailed ist. Ja, also wenn man den Titel liest, Peer-to-Peer Electronic Cash, das ist es nicht. Kann man ja ganz klar sagen, so, hat keine Bargeld-Eigenschaften von Anonymität und die Skalierung reicht auch nicht aus. Und diese Ansätze werden auch nicht mehr verfolgt. Jetzt gibt es irgendwie so ein Rebranding zu Digital Gold, aber Gold ist auch anonym, Bitcoin ist es auch nicht. Also auch da frage ich mich so, okay. Das Einzige, was Bitcoin für mich gerade positiv darstellt, ist einfach, es läuft und läuft und läuft. Und beweist seit 14 Jahren, dass Proof of Work funktioniert. Es ist ein extrem sicheres Netzwerk ein sehr stabiles Netzwerk einfach auch. Und ich finde, Bitcoin ist halt sowas wie ein Experiment oder so ein Testnet einfach für weitere Projekte. So Monero ist bestimmt auch nicht perfekt, ja. Und ob wir wirklich pures, anonymes, digitales Bargeld sind, darüber kann man auch diskutieren, ja. Aber die Richtung ist schon mal eine deutlich bessere, ja. Und ja, Bitcoin ist für mich jetzt auch nicht so spannendes. Also ich würde meine Energie jetzt mit irgendwas im Ökosystem zu entwickeln, jetzt auch nicht in Bitcoin stecken, sondern dann doch eher auf Monero gehen. Ja, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzu. Und im Anbetracht dessen, dass wir auch keine Themen mehr haben, würde ich noch einmal in die Runde fragen, wollt ihr denn noch irgendwas besprechen, was euch auf der Seele liegt oder was euch gerade begeistert, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Ich habe nicht in der Richtung, aber was ich vielleicht noch mal empfehlen würde, der YouTube-Kanal von Andreas Antonopoulos, da habe ich jetzt auch mal wieder reingeseppt und ein paar Videos mir angeguckt, also muss ich auch noch mal eine Empfehlung für aussprechen, da sind aktuell ein paar gute Videos bei. Und ich habe noch eine Empfehlung für einen deutschen YouTube-Channel, der Blocktrainer, mag den ein oder anderen kennen, der ist mir recht sympathisch und wirkt auf mich gut informiert und erklärt die Themen sehr gut. Also von mir hier noch eine Empfehlung. Sun, wolltest du noch gerade was sagen? Ja, wer Interesse hat, der kann ja mal die Monero Jobs Gruppe joinen. Da kam nämlich gestern hatte ich ein Thema angesprochen, es haben sich dann mehrere gemeldet. Und zwar geht es darum, für die Monero Jobs Seite, Gruppe, eine Seite oder eine App zu machen, wo man dann eben eine Datenbank füllen kann mit den ganzen Jobs, die eigentlich nur in der Gruppe sind, nur dass man das halt irgendwie auf einer schön visualisiert auf einer Webseite hat. Und wer da Interesse hat, zum Beispiel Frontend-Entwickler ist oder gerne auch im Backend arbeiten möchte, also in einem Open-Source-Projekt, der kann da gerne mitmachen und joinen und seine Ideen und Vorschläge machen. Ist monerojobs.com von dir? Nein, das ist von einem User in der Gruppe, wurde damals irgendwie mal gemacht, wurde aber nicht wirklich abgeschlossen. Manche sagen, ein paar Einträge sind da fake, also so quasi Mockup-Daten. Mhm. Und also es ist nicht irgendwie komplett 100% fertig. Entweder würden wir da weitermachen mit dieser Seite, weil sich der Typ, der Entwickler gemeldet hat, oder wir würden halt was Neues aufbauen. Also einfach nur, wer Interesse hat, vor allem im Frontend-Bereich, der kann da gerne mitmachen. Mega. Gibt es denn eine GitHub-Repo oder wo soll man denn joinen, wenn man da dran ist? Die Gruppe heißt Monero Jobs and Proposals Work for XMR. Ah, okay. Also TMI/Monero Jobs. Die einen oder anderen kennen ja bereits diese Gruppe. Und da wird aktuell diskutiert, wie was wir da machen wollen oder wie wir das machen wollen. Und ich habe halt auch so meine Ideen, und aber da müssen wir uns halt irgendwie zusammenfinden. Je mehr Leute, desto besser. Deswegen wollte ich das mal als News so raushauen. Finde ich eine klasse Idee. Das ist echt toll. Da könnte man doch auch... Also was ist das Ziel? Ist das Ziel letztendlich, du kannst Gesuche reinstellen als Arbeiter oder als Arbeitgeber und dann den jeweils anderen anschreiben, und die Plattform dient praktisch nur der Vermittlung. Ne? Da werden ja keine Funds hinterlegt jetzt in irgendwelchen Accounts dann. Genau, ja. Also ich kann ja mal ein Beispiel geben. Das ist erst vor kurzem passiert. Ich hatte das ja auch in die Gruppe geforwardet. Ich hatte einen Task bereitgestellt, weil ich einen Bedarf hatte, und habe nach einem Frontend-Entwickler geschaut. Dann hat sich einer gemeldet, und jetzt in 2-3 Tagen ist die Arbeit wurde auch abgeschlossen, und jetzt kann ich das Payment releasen, und bezahlen würde ich ihn dann zum Beispiel mit dem Tipbot, weil er will ja XMR haben, ich habe XMR, die würde ich ihm dann geben mit dem Tipbot, und gut ist. Und das passiert so in der Form, mehr oder weniger, in der Gruppe. Wir wollen aber das Ganze ein bisschen halt ausbauen und eine Webseite machen, sodass man die auch besser promoten kann und so weiter. Also das ist halt die Grundidee dahinter. Ist echt klasse. Wäre da nicht noch ein hast du eine Reputation? Also praktisch, wenn du einen Auftrag erfolgreich abschließt und der andere war zufrieden mit dir, hast du dann irgendwie so ein Rating-System, oder ist das ohne Account und du müsstest halt, was weiß ich, in der Gruppe jetzt aktuell hochscrollen, zu gucken, ob jemand da einen guten Ruf hat oder was? Also meine Idee konkret ist ja, dass ich das Ganze, dass wir die Gruppe beibehalten in Telegram und die Webseite eben für Telegram machen. Das heißt, würdest du auf die Webseite gehen, würdest du die Public erstmal sehen. Würdest du aber mehr machen wollen, also was ein Login oder Credentials erfordert, dann würde ich das mit dem Telegram OAuth machen, sodass du dich dann signst mit deinem Telegram-Benutzernamen und so weiter, und ich dann eine Session habe, und so kann ich das dann an deine Telegram-User-ID mappen, und so weiß ich dann, wer applied, wer einen Job sucht und so weiter. Und da kann man dann natürlich auch Rating-System. Also praktisch, dass ich so einen QR-Code von der Webseite angezeigt bekomme, ich scanne den mit Telegram und habe dann mich eingeloggt, oder? Genau, oder du klickst auf Login, besser gesagt, und der Token kommt dann vom Telegram, weil Telegram dann, also sobald du auf Login klickst, bekommst du im Telegram, in deinem Telegram-Interface, kommt dann von Telegram die Nachricht, hey, du hast dich gerade eingeloggt mit deinen Daten da und da. Kennt ihr bestimmt von, wenn ihr Telegram Desktop nutzt, ihr Telegram Desktop, dann kommt die Nachricht immer von Telegram, also dem User Telegram, dass ihr euch eingeloggt habt oder dass da eine Session läuft und so weiter. Und so genau so läuft es dann auch mit der Webseite, weil Telegram da so ein OAuth-Verfahren bereitstellt, wo man halt, ja, so wie bei Facebook, Telegram-Daten abgreifen kann, und dann kann man sagen, okay, jetzt habe ich deine Session, jetzt bist du eingeloggt. Mega cool. Und da kann man natürlich auch vieles machen. Also das Ziel ist es ja, die Community so geschlossen wie möglich zu haben. In der Monero-Szene zumindest, aber so public wie möglich für die Außenwelt. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt jemand wirklich mal irgendeinen Job braucht, hat aber nichts mit Krypto zu tun oder nichts mit Monero zu tun, will aber zum Beispiel eine Website gemacht bekommen, dann kann er sie trotzdem da einstellen. Und dann wird er halt nur einfach nur bezahlt und nichts mehr. Also theoretisch könnte man alle Monster in Stepstone und was weiß ich alles, Inserate oder Datenbanken, die es da draußen gibt, könnte man eigentlich 1:1 auch nur für Monero nachbauen. Und dafür erfordert es halt eine Webseite, meiner Meinung nach. Und deswegen kam ich halt mit dieser Idee. Ja, und deswegen halt die Info. Falls jemand Lust drauf hat, dann kann er ja in die Gruppe kommen, kann er eine Diskussion mitmachen, und dann können wir ja sehen, was wir machen können. Ja, mega nice. Dann folgt dem Ruf von Sun in die Telegram-Gruppe. Den Link dazu machen wir euch auch in die Shownotes. Und genau, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und vielleicht schaltet ihr nächsten Monat wieder ein, wenn wir euch zum Monero Mumble begrüßen. Das ist der 11.4., also der 11. April, wieder um 18 Uhr, der zweite Sonntag im Monat, und wieder hier auf Jitsi wahrscheinlich. Genau. Dann würde ich sagen, so soll es sein. Ja, mach's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.